Hi, my beautiful friends. Hallo, meine wunderbaren Freunde. Three happy good mornings to you. Einen dreifach fröhlichen guten Morgen wünsche ich euch. Daniel lost one word, the word happy. Heute hat Daniel ein Wort verloren, nämlich das Wort fröhlich. Yeah, everybody says good morning, but who says a happy good morning? Ja, jeder sagt guten Morgen, aber wer sagt einen fröhlichen guten Morgen? Those of people who listen to us, they need to have happy good mornings. Die Leute, die uns zuhören, die müssen einen fröhlichen guten Morgen haben. There you go. Thank you, Daniel. Verse 3 in 1 Corinthians chapter 6 in the Passion. Na also, danke, Daniel. Vers 3 in 1. Korinther 6 in der Passion-Übersetzung. For surely you know that we will one day judge angels. Denn ihr wisst ja, dass wir eines Tages über Engel richten werden. Let alone these everyday matters. Von solchen alltäglichen Dingen ganz abgesehen. You know, in my interaction with the angels. In meinem Umgang mit den Engeln. Now, I'm telling you in my interaction, in my experience. Ich erzähle dir von meinem Umgang mit den Engeln, von meiner Erfahrung. Remember, I have the right to have experiences and I have the right to have opinions. Denk daran, dass ich das Recht habe, Erfahrungen zu machen und das Recht, eine Meinung zu haben. You are allowed to have that too. Du darfst das auch haben. So, in my experience and in my understanding, nach meiner Erfahrung und meinem Verständnis, here's what I've many times experienced. Habe ich oft erlebt, that angels shake their heads when they watch us. Dass die Engel den Kopf schütteln, wenn sie uns beobachten. I mean, they shake their head and think, oh my goodness. Sie schütteln den Kopf und denken, du meine Güte. What are they Christians doing? Was machen diese Christen? You know, and if you really think that the angels, they know. Und wenn man bedenkt, dass die Engel wissen, that one day we have to judge them. Dass wir sie eines Tages richten müssen. And now what happens? Was geschieht denn nun? Now we are not even going to be able to judge simple matters among us. Wir sind nicht einmal fähig, die einfachsten Dinge unter uns zu regeln. For sure, they have to shake their head and think, how are they ever going to judge us if they can't judge simple problems among themselves? Sicherlich schütteln sie den Kopf und denken, wie sollen sie uns jemals richten, wenn sie einfache Probleme untereinander nicht lösen können? So look, Paul literally says, don't you understand that one day you judge them and these everyday matters you can't figure them out? Paulus sagt also buchstäblich, begreift ihr nicht, dass ihr sie eines Tages richten werdet und ihr könnt nicht einmal diese alltäglichen Probleme lösen? It's like making somebody a Supreme Court judge who has failed to be a simple local little village judge. Das ist so, als würde man jemanden zum Richter am obersten Gerichtshof machen, der als einfacher lokaler Dorfrichter versagt hat. Think about that. Denk darüber nach. We fail in being judges where we're supposed to be judges in trivial matter and then we want to judge the universe and the angels. Wir versagen als Richter in belanglosen Angelegenheiten und dann wollen wir über das Universum und die Engel richten. Look what he says. Schau, was Paulus sagt. Don't you realize that you're bringing your issue before civil judges appointed by people who have no standing within the church. Merkt ihr nicht, dass ihr eure Angelegenheiten vor zivile Richter bringt, die von Leuten ernannt wurden, die kein Amt in der Gemeinde haben? In other words, Paul is saying, you as the church, you did not appoint those judges as leaders. In anderen Worten sagt Paulus, ihr als Gemeinde habt diese Richter nicht als Leiter eingesetzt. They are not recognized as spiritual authority. So why do you go to them to sort out your problems? Sie sind nicht als geistliche Autorität anerkannt. Warum geht ihr also zu ihnen, dass sie eure Probleme lösen? But in verse 5, he actually goes a step further. In Vers 5 geht er noch einen Schritt weiter. He says, what a shame that there is not one within the church. Er sagt, wie beschämend, dass es in der Gemeinde niemanden gibt, who has the spirit of wisdom, who could arbitrate these disputes and reconcile the offended parties. Der den Geist der Weisheit hat und diese Streitigkeiten schlichten und die Konfliktparteien versöhnen könnte. So Paul is saying, if the church does not have enough people of wisdom who can sort out the problem among the brothers and sisters, Paulus sagt also, wenn die Gemeinde nicht genügend weise Menschen hat, die das Problem unter den Brüdern und Schwestern schlichten können, It's an embarrassment. Ist es eine Blamage? Every Christian who has to take another Christian brother of his community to court is an embarrassment for the church. Jeder Christ, der einen anderen christlichen Bruder aus seiner Gemeinschaft vor Gericht bringen muss, ist eine Schande für die Gemeinde. Where are the ones who have the wisdom? Wo sind diejenigen, die Weisheit besitzen? You know, when we went to cities in Austria and we started to preach the gospel. Als wir in die Städte in Österreich gingen und anfingen, das Evangelium zu predigen. And when people started to get saved. Und als Menschen gerettet wurden. We have actually done the best we can to build true Christian communities. Haben wir tatsächlich unser Bestes getan, um wahre christliche Gemeinschaften aufzubauen. And I remember one time. There was a problem in our church. Ich erinnere mich an ein Problem, das es in unserer Gemeinde gab. And it was probably about 30 years ago. Das war vor ungefähr 30 Jahren. And there was an injustice between two brothers, Christian brothers, not literal brothers. Es ging um eine Ungerechtigkeit zwischen zwei christlichen Brüdern, keine leiblichen Brüder. And it was an equivalent amount of about 7,000 euros. Es handelte sich um einen Betrag von etwa 7,000 Euro. So if you take that, that's about 40,000 Brazilian reais. Wenn du das umrechnest, sind das etwa 40,000 brasilianische Reais. So 7,000 euros 30 years ago was a lot of money. Vor 30 Jahren waren 7,000 Euro ein großer Batzen Geld. And the one brother, he came and he told us, the leaders, and he said that he's going to take his brother to court. Der eine Bruder kam und sagte uns, den Leitern, dass er seinen Glaubensbruder verklagen würde. And we told him, don't do that. Wir sagten ihm, tu das nicht. We showed him from the Bible that this is not supposed to be. Wir zeigten ihm anhand der Bibel, dass man so etwas nicht tun sollte. But the guy said, I've talked to him, he's not gonna give me the money back, la la la la la la. Aber der Mann sagte, ich habe mit ihm geredet, er gibt mir das Geld nicht zurück, la la la la la la la. But you know, I look back at us and 30 years ago I was a young guy, I was 31 years old. Wenn ich zurückschaue, war ich vor 30 Jahren ein junger Mann, 31 Jahre alt. And both of these men were older than me. Diese beiden Männer waren älter als ich. But you know, I look back at that time. Wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, and I tell you what, I'm so thankful to God that we had learned these very simple principles. Bin ich Gott so dankbar, dass wir diese ganz einfachen Prinzipien gelernt hatten. And I remember that we did whatever we could and showed them this truth from the Bible. Und ich erinnere mich, dass wir alles taten, was wir konnten und ihm diese Wahrheit aus der Bibel zeigten. And these people actually allowed us and the church together to settle this thing. Diese Leute erlaubten uns und der Gemeinde tatsächlich diese Sache gemeinsam zu regeln. And you know, it got settled and they remained brothers and remained to continue to forgive and love one another. Es wurde geklärt, sie blieben Brüder und vergaben einander und hatten sich wieder lieb. And I remember I thought, isn't this beautiful? This is true Christian community. Ich weiß noch, dass ich dachte, ist das nicht schön? Das ist wahre christliche Gemeinschaft. We don't need to go to the world because what an embarrassment is this? Wir müssen uns nicht an die Welt wenden. Wie peinlich das doch ist. Think about this. Denk darüber nach. So two people go to a worldly court and say, we are fighting over 7,000 euro. He cheated me. No, he's right. What does the world think about that? Zwei Leute gehen also zu einem weltlichen Gericht und sagen, wir streiten um 7,000 Euro. Er hat mich betrogen. Nein, er hat mich betrogen. Nein, er hat nicht recht. Was soll denn die Welt darüber denken? Like Paul says, it's an embarrassment, not only before the angels, but also before the non-Christians. Wie Paulus sagt, es ist eine Schande, nicht nur vor den Engeln, sondern auch vor den Nicht-Christen. And we settled it just like the Bible says we should. Wir hatten es damals so geregelt, wie es die Bibel empfiehlt. Oh, how I dream that this is how church would live everywhere in the world. Oh, wie sehr träume ich davon, dass die Gemeinde überall auf der Welt so lebt. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.